Dame, König, Ass. In meinem Kartenspiel fehlt die Herzdame. So hat das ganze Spiel doch keinen Sinn. Mein Fräulein, sagen Sie, wie ist Ihr Name? Vielleicht sind Sie für mich die Königin. Ich möchte Sie auf meinen Händen tragen und Ihnen ein getreuer König sein. In meinem Kartenspiel fehlt die Herzdame. Nun bin ich armer König ganz allein. Tragen und ihnen ein getreuer König sein.